Ja, nach Soul Stew geht es weiter mit Klingding. Klingding, die Sendung für aktuelle Musik, wie jeden dritten Freitag im Monat von 22 Uhr bis 0 Uhr aktuelle Musik bei FSK 93,0, 101,4 MHz im Kabel oder als Livestream empfangbar unter www.fsk-hh.org. Heute mit dem eindrucksvollen Titel Pick Up the Drags. Und zwar sind es Aufnahmen von Brian Archinol, Percussion, und von John Eckert. Die Instrumente, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Dann weiter eine längere CD, ein längeres Album von Primož Zukiš, akustische und elektrische Gitarre. Und am Ende ein längeres Stück Notes and Blocks, Notes von Peter Ablinger, interpretiert von Unkheim, dem Orchestre de Nouvelle Création, Experimentation et Improvisation Musicale. Das ist so der Bogen für die nächsten zwei Stunden und ich beginne gleich mit dem Stück Truffel Prolog von John Eckert. Thank you. Tafel, Prolog, Prolog, Prolog, ja, Tafel. Tafel ist schwedisch für Tafelklavier. Tafelklavier, ein Instrument, das offenbar in dem Besitz von John Eckhart gelangt ist, in seinem Anwesen, zu dem er jetzt vielleicht gerade angekommen ist. Ich hatte ihn eigentlich eingeladen in die Sendung, um mit ihm über sein neues Album zu sprechen, von dem wir gerade den ersten Track gehört haben. Paleo Dub Folk ist der Titel des Albums und es sind, glaube ich, 12 Stücke da drauf, die ja jeweils mit einem Namen, dem Namen eines Instruments beginnen. Und das erste ist Tafel Prolog. Wir hörten da noch Aufnahmen, Landschaftsaufnahmen von Flusseis während einer minus 20 Grad kalten Vollmond-Winternacht in der Gegend von Bergslagen. Dort ist das Anwesen, auf dem John Eckhart öfters Pause macht, Urlaub macht, sich längere Zeit im Sommer aufhält und offenbar auch im Winter. Und das ist so einige wahrscheinlich 100 Kilometer nordöstlich von Stockholm in Schweden gelegen und deshalb die schwedischen Namen und der Zusammenhang, auf den ich später noch eingehe, mit dieser Gegend ist für ihn auch sehr wichtig. Also die Geschichten, die die Gegend ihm erzählen und die Instrumente eben auch. Hören wir gleich weiter mit Harper Lake Pulse. Thank you. Hubblick Pulse. Ein Track auf dem Album Paleo Dub Folk, erschien am 1. November 2023 in zwei Versionen. Einmal als Objekt zusammen mit Postkarten, Schlackenstein, dem Text eingepackt und einer Kassette eingepackt in einer buchbinderisch gefertigten Leinenhülle. Und das Objekt kann man bei John Eckhart bestellen. Die Webseite von John Eckhart hatte ich verlinkt auf der Webseite der Klingding-Sendung www.hierunda, zusammengeschrieben mit einem D, hierunda.de/klingding.html. Und mehr zu dem Album. Also es ist nur in 50 Exemplaren erschienen. Man kann das eben auch als Track-Album pur ohne die Gestaltung und die Postkarten und den Schlackenstein bei Bandcamp erwerben und sich anhören. Und die Aufnahmen sind alle entstanden in Starksund, in dem Ort, in dem sich John Eckhart oft aufhält und wo seine Großeltern, seine Eltern gelebt haben, wo er eben noch immer hin kann. Und 50 Exemplare, davon sind noch 20 übrig. Also es ist auch schon ein bisschen längere, ältere Information. Ich weiß nicht, wie viel da noch da sind von. Ist nicht ganz günstig, ich glaube 120 Euro. Oder es kann auch sein, dass die zum Teil schon ein bisschen günstiger jetzt sind. Aber da will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich will ein bisschen was über den Inhalt des Albums sagen. Eingespielt hat die Tracks alle John Eckhart mit den verschiedenen Instrumenten. Das Tafelinstrument, das Tafelklavier haben wir schon gehört. Eine Tramp-Orgel ist noch dabei, Harpeleg, Altblockflöte und eine Mbira. Ich zitiere gerade mal aus dem Text des Albums, der dem Album beiliegt. Paleo Dub Folk präsentiert eine Fortsetzung der ökologischen Erzählung von John Eckhart, die mit Xylo Beyond aus dem Jahr 2008 begann und als Forestar und Fatwires weiterentwickelt wurde. Gleichzeitig erweitert sich zwangsläufig die Perspektive in bestimmte Richtungen. Wer ist eigentlich diese Neugier, die niemals geht? Gibt es noch weitere Entwicklungspotenziale jenseits von noch nie gesehen oder höher, weiter, kranker? Wie können wir auf Augenhöhe mit unserer Umgebung hier Musikinstrumente in Kontakt treten, statt aus einer Position der Stärke und Kontrolle? Kann die Erforschung einer sehr weit entfernten, also teilweise imaginären Vergangenheit ein Schlüssel zur Zukunft werden, da sie unser Bewusstsein für unsere evolutionäre Verstrickung mit der mehr als menschlichen Welt schärft? Und was ist mit der Musikerin aus Fleisch und Blut, die wie so viele andere vor ihr mit den einfachsten Instrumenten spielt, in einer techno-algorithmischen Welt, die in vielerlei Hinsicht an dem Punkt angelangt zu sein scheint, der für unsere lange Zeit der Ausgangspunkt war? Zivilisationsmangel, Reise, Klammer auf, Mangel, extremes Wetter, bösewichtige und giftige Tiere, Klammer zu. Das entsprechende fotografische Projekt, das in einer Auswahl von 14 Postkarten enthalten ist, ist wiederum in der mittelschwedischen Landschaft von John Eckharts Vorfahren angesiedelt, wo auch die Audioaufnahmen entstanden. Die Bilder konzentrieren sich jedoch eher auf die Übergangszone und die Spuren der Interaktion zwischen Mensch und Umwelt, die hier durch große natürliche Eisenvorkommen geprägt ist. Nur dank dieser Interaktion konnten sich Menschen hier niederlassen, ein Leben führen und auch die Musikinstrumente herstellen, die im Laufe der Zeit um John Eckhart auftauchten. Das längst nicht mehr existierende Tafelklavier aus dem 19. Jahrhundert seiner Großmutter, der verstimmten Norwegerin Volksmusikzither, die als Geschenk bei einem lokalen Loppis, schwedischer Flohmarkt, gekauft wurde, oder ein Harmonium, das in einem verlassenen Gemeindehaus im Wald gefunden wurde, sowie das Geschenk einer simbabwischen Mbira und der Altblockflöte von John Eckharts Mutter. Neben symbiotischen Beziehungen zur Landschaft zeigt sich eine unvermeidliche Verflechtung mit dem Anthropozän. Wald wird in Kohle umgewandelt, um Eisenerz zu verarbeiten, der zur Herstellung und zum Verkauf immer neuer Werkzeuge, einschließlich Waffen, genutzt wird, bis die Technologie als veraltet zurückbleibt oder die am Rande entstehende Landwirtschaft, die auch den Wald selbst seiner Sorten reduzierenden Effizienz- und Profitlogik unterwirft. Verkörpert wird dieses Kräftespiel durch den leuchtend blauen, manchmal auch grünlichen Schlackenstein, der in jeder Leinschachtel enthalten ist und von einem Hamburger Buchbinder individuell aus feinsten, also die Leinschachtel wurde von einem Hamburger Buchbinder aus feinsten Materialien handgefertigt. Diese von John Eckhart in seiner Kindheit nach und nach ausgegrabenen Steine sind noch immer an nahegelegenen Orten der Eisenverhüttung zu finden. Ein Prozess, der hier mindestens bis ins 14. Jahrhundert zurückreicht. Schlacke entsteht bei Temperaturen über 1000 Grad Celsius als Nebenprodukt des äußerst energieaufwendigen Prozesses der Trennung von Eisen und Erz. Ja, dann hören wir gleich mal eine Aufnahme mit dem Harmonium. Die hat den Titel Harmonium Patterns. Thank you. Harmonium Patterns von John Eckert, ein Track auf dem Album Paleo Dub Folk, am 1. November erschienen und zu erwerben als Box mit Postkarten, blauen Schlackenstein, manchmal auch grünlichen, handgefertigt bei John Eckert, oder die Tracks zu laden über Bandcamp. Der Link ist auf der Klingding-Seite. Und noch kurz zu John Eckert. Ich hoffe, dass er ja vielleicht in 2-3 Monaten Gast in der Sendung ist und wir über seine Projekte sprechen können. Kurz Informationen: Er ist als Kontrabassist in der neuen Musik sehr aktiv, in verschiedenen Ensembles. Und zum Beispiel im Ensemble Modern, Klangforum Wien, Musikfabrik, hat zusammengespielt mit Improvisatoren wie Evan Parker, Elliot Sharp oder Peter Evans. Und ist sozusagen, hat sich spezialisiert in seinem Spielen auf dem Kontrabass, auf die neue Musik, auf die aktuelle komponierte Musik. Hat auch einige Einspielungen gemacht, wie eine Aufnahme von Yannis Xenakis Teraps oder verschiedene andere Kompositionen, und spielt eben mit verschiedenen Ideen, Ansätzen und Projekten E-Bass und an den Turntables. Da ist entstanden zum Beispiel Bass Space and Time 2016, wo er John Eckert E-Bass und Live-Elektronik spielt, oder Basswald, das ist eher so ein DJ-Projekt, wo er ein Spektrum von Bassmusik mit einem besonderen Augenmerk auf Sound System Culture präsentiert. Und das macht er zum Teil auch zusammen mit Katrin Wethke in dem audiovisuellen Duo Visual Basic. Soweit zu John Eckert. John Eckert lebt in Hamburg, also ich hoffe, dass es klappt mit dem Zusammenkommen in der Klingding-Sendung, in einer der nächsten Klingding-Sendungen. Jetzt noch der letzte Track, den ich von der CD habe, und zwar Harmonium Chords, ein bisschen längeres Stück von 6 Minuten. Nun zu einer ganz anderen Aufnahme, und zwar eingespielt sind die folgenden Stücke alle von Brian Archinal. Brian Archinal, ein Perkussionist, der mittlerweile Professor für Schlagzeug an der Hochschule der Künste Bern ist und auch unterwegs ist auf verschiedenen Festivals. Er war auch bei Blood Edges und hat im Rahmen von der Konzertreihe Stark Bewölkt, glaube ich, mehrmals gespielt mit dem Ensemble E.T. Das ist eine Gruppe aus der Schweiz. Er spielt weiter in Ensembles wie Nickel, auch aus, in der Schweiz, und dem Collegium Novum Zürich. Und hat 2010 das Album rausgebracht, Self Space, eine Sammlung, er selber schreibt. Diese Sammlung ist in erster Linie ein Experiment, eine aktive Suche nach einer neuen Richtung, weg von einer gefügigen, diskursiven Zukunft. Zweitens eine Chance zur Zusammenarbeit und zur Erkundung des Diskurses unter Freunden und großen Köpfen gleichermaßen. Drittens ein objektivierter Raum. Jedes in diesem Format präsentierte Stück behält eine einzigartige Form und einen einzigartigen Raum innerhalb eines Stereofelds, das ansonsten als subjektive Erfahrung existiert. Ja, soweit ein Zitat aus dem Albumstext. Und wir hören gleich mal das erste Stück, und zwar ist es von Drebor Baca, Poème Recursif. Thank you. Ja, ein komplexes Stück und das ist auch verständlich, wenn man ein bisschen die Notizen des Komponisten zu dem Stück liest. Drevor Baca hat das Stück 2005 geschrieben für 64 Schlagzeugstücke, Besetzung 64 Schlaginstrumente. Das wurde jetzt gespielt von Brian Archinal. Ich denke, dass er das übereinander geschichtet hat im Computer. Der Albumstext gibt da leider keine großen Auskünfte. Okay, ich habe mich da ein bisschen erkundigt auf verschiedenen Webseiten des Komponisten und fand Folgendes: einen Text, der am Kopf der Partitur steht. Ich zitiere gerade mal. Poem rekursiv modelliert ein riesiges Netzwerk von Zeitpunkten in ständiger Transformation, Definition und Reformation. Die vielen tausend verschiedenen Anschläge im Stück gruppieren sich in hunderte von rhythmischen Zellen, die wiederum überlappende Reihen rhythmischer Konstruktionen aufbauen. Die horizontale Dichte der Partitur, 64 Teile, liefert einen wichtigen Teil des Charakters des Stücks in Form einer offensichtlichen, konstanten Übereinstimmung mit einer offensichtlichen, konstanten Auflösung sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung. Soweit aus dem Text und es gibt weiter so Statements, die sich natürlich nicht so leicht übersetzen lassen, aber naja gut, die künstliche Intelligenz ist da ja schon ganz schön weit vorne. Ich zitiere gerade mal noch aus einem Text von ihm. Zitat: Ich verstehe weder die gesellschaftlichen noch die psychologischen Aspekte der Komponistenrolle. Und ich würde es lieber durch eine andere Art von Arbeit ersetzen, bei der ich eine andere Art von Gepäck befördere. Zauberei vielleicht. Ein besonderer Appell an die Konzentration mit Sorge um eine geheime Symbolsprache, eine geheime Art, die Ereignisse und Details der natürlichen Welt zu lesen. Ich möchte, dass Musik ein intensiv geteiltes und öffentliches Erlebnis ist und ich möchte, dass die Intensität dieser Erfahrung zumindest teilweise aus der Anstrengung all unserer Seiten zur Entschlüsselung und Übersetzung resultiert. Meine Musik kommt immer wieder auf eine Konstellation von Bildern und Sehnsüchten zurück, die Schönheit von reflektiertem und gebrochenem Licht. Die Beziehungen zwischen Code und Macht und Zeit. Die Behauptung von Macht und Bedeutung in einer alltäglichen Lebensform. Die Zartheit der Blumen und ihrer Teile. Und Netzwerke von Menschen und unsere Beziehungen. Ich glaube, dass es etwas absolut Menschliches hat, Blitze dieser Ideen als Symbole auf der Seite wiederzugeben, die speziell für die Erfahrung an einem anderen, möglicherweise unbekannten Ort konzipiert sind. Ja, soweit Zitate von Drevor Baca. Wir haben es leider nur ein Stück. Also auf dem Album sind zwei Stücke von ihm. Und zwar zwei Versionen des Poem Rekursiv. Welche nun genau ich gespielt habe, weiß ich gar nicht. Es gibt also praktisch zwei Mix, ein Mix 2 und ein Mix 1. Und wir gehen gleich weiter mit mehreren Stücken von Edmond. Ja, er ist ein Amerikaner, also Edmond Campion. Und zwar A Different Kind of Measures. Das sind eher kurze Stücke. Ich werde einige hintereinander spielen. Edmond Campion. Thank you. Ja, vielleicht kurz zu den Stücken. A Different Kind of Measure, komponiert von Edmund Campion. Er schreibt dazu, EDCOM, Abkürzung für Different Kind of Measures, ist für vier Schlagzeuger geschrieben, die mit speziellen computergenerierten In-Ear-Click-Tracks ausgestattet sind. Es sind so praktisch so wie Metronome, die man hören kann, während man spielt. Das Stück ist in 7 kurze Etüden unterteilt, von denen jede einen anderen Aspekt der musikalischen Zeit beleuchtet. Die EDCOM-Suite wurde teilweise von der berühmten fotografischen Arbeit von Edward James Muybridge inspiriert, dessen System der Trip-Shutter-Hochgeschwindigkeitsfotografie viele wunderbare Geheimnisse von Zeit und Bewegung enthüllte. So wie die Fotoexperimente von Muybridge das Aufkommen des Kinos ankündigten, schlagen die EDCOM-Etüden Formen musikalischer Organisation vor, die ohne die zusätzliche technologische Komponente bisher nicht möglich waren. Viele Komponisten haben in den letzten 50 Jahren versucht, die musikalische Zeit auf ähnliche Weise wie die EDCOM-Etüden zu organisieren. Darunter auch Girard Griset, mein ehemaliger Lehrer. Erst seit kurzem ist es möglich, computergenerierte Zeitkarten in aufführungsfähige Partituren zu übersetzen. Ein Computer kann jeden rhythmischen Plan durchführen. Lebende Musiker müssen sich jedoch an die Einschränkungen einer Live-Aufführung halten. Jeder Musiker, der EDCOM spielt, wird von einem elektronischen Dirigenten im Ohr unterstützt, der ihn bei der Aufführung einfacher Musikparts unterstützt. Die in zusammengenommen ausgefeilte, nicht auf einem Raster basierende rhythmische Muster erzeugen können. Mit Hilfe der elektronischen Leiter wachsen die einzelnen Linien, trennen sich, verbinden sich, gehen ab und kehren fließend zurück. Eine Möglichkeit, neue Musik zu erreichen oder zu provozieren, besteht darin, die Aufführungspraxis oder Aufführungssituation zu ändern. Wie würde Musik im Weltraum, auf dem Mond, unter Wasser klingen oder auf einem Floß mitten im Ozean gemacht? So wie sich die Grundregeln für Schwerkraft, Umgebung und Viskosität ändert, ändert sich auch die Musik und passt sich an. EDCOM editiert die Modellzeit im Fluss, was eine traditionelle Musikpartitur basierend auf einem Rastermodell unmöglich macht. Diese Etüden sind nicht für den Interpreten, sie sind nicht nur für den Interpreten, sondern auch für den Komponisten eine Herausforderung. Ja, hören wir noch einige mehr. Er hat ja geschrieben, gerade dass es 7 sind. Wir hatten, glaube ich, jetzt 3 gehört. Und es geht weiter mit der Nummer 4. Thank you. Nach Edmund Campion, A Different Kind of Measures, eingespielt von Brian Archinell, sind 6 Regenstücke von Peter Ablinger auf der CD versammelt. Und ich kann nur empfehlen, auf die Webseite von Peter Ablinger zu gehen, der Komponist, der ja durch verschiedene eigenwillige, sehr eigenwillige Stücke, auch Konzeptionen, Konzepte bekannt wurde, weißliche Musik. Zum Beispiel, nachher hören wir ein längeres Ensemblestück und jetzt ein Regenstück von der CD Self Space von Brian Archinell. Thank you. Ja, zwei Regenstücke von Peter Ablinger und damit ist der Blick in das Album von Brian Archinal mit dem Titel Safe Space erschienen bei Bandcamp vor 13 Jahren. Am 15. April 2010 ist das Album erschienen, ist der Blick beendet. Es geht jetzt weiter mit einer Aufnahme eingespielt von Primož Sukiš. Primož Sukiš ist ein slowenischer Gitarrist, der sich spezialisiert hat auf die Aufführung von neuer Musik und experimenteller Musik. Er spielt sowohl als Solist als auch in dem Projekt The Third Guy zusammen mit dem argentinischen Perkussionisten Ruben Orio. Und sein Interesse, seine künstlerische Forschung konzentriert sich auf spezielle Kompositionen, die in denen er was Besonderes entdeckt und auf die die nicht so klaren Grenzen zwischen Improvisation, programmierter algorithmischer Musik, also programmierter Musik, Computermusik und Komposition. Und auf dem Album, von dem wir gleich einen Ausschnitt hören, einen Teil, einen Track hören, präsentiert der Musik von Luciano Berriot, Peter Ablinger wieder, Uroš Rojko, Michael Meyerhoff, Juan Camilo Vázquez und Vinko Kloboka. Das Album ist 2016 am 1. Januar auf Bandcamp erschienen und alle Stücke sind eingespielt von Primož Sukiš, akustische und elektrische Gitarre. Und zuerst hören wir Sequenza 11 von 1988, komponiert von Luciano Berriot, dem bekanntesten italienischen Komponisten der neuen Musik. Thank you.

Sequenza Nummer 11 von 1988, komponiert von Luciano Berio. Das erste Stück auf dem Album Splitting, eingespielt von Primož Zukić. Splitting, der Name ist wahrscheinlich von dem vierten Track auf dem Album In Clean, Splitting 10 von Michael Meyerhof. Das werde ich jetzt leider nicht spielen können, weil die Zeit zu kurz ist. Aber ich kann schon jetzt ankündigen, dass es nach der Klingding-Sendung ab ca. 0 Uhr eine Klingding-Nachtschleife gibt, weil Electronic Jam dann nicht auflegen wird. Electronic Jam mit Drum and Bass in Richtung Techno zum Teil wird nicht auflegen. Und dann gibt es die Klingding-Nachtschleife mit den kompletten Alben, von denen ich heute einige Stücke gespielt habe, unter anderem auch von Michael Meyerhoff Splitting 10 von 2005, ein ganz besonderes Gitarrenstück. Als nächstes Stück von der CD Splitting hören wir jetzt von Uroš Rojko Chiton von 2003, komponiert ein kürzeres Stück und danach geht es dann anders weiter. Thank you. Ja, das waren zwei Stücke von, eingespielt von Prima Sukic von seinem Album Splitting. Es sind insgesamt 7 Stücke, dazu zählen noch von Peter Ablinger ein Stück, das Buch der Gesänge Nummer 84 und das Buch der Gesänge Nummer 88. Einmal fährt ein Zug vorbei, einmal fährt ein Bus vorbei, also fährt er in einem Bus. Dann eben dieses Stück von Michael Meyerhoff, Splitting 10. Und dann von Juan Camilo Vázquez, Calliope, El Canto de las Abejas für Gitarre und Elektronik. Und ein Stück von Vinko Globoka, seines Zeichens eigentlich Posaunist, der eben auch ein Stück gespielt hat, ein Dialog about water for acoustic and electric guitar, 1994 geschrieben. Nun weiter mit einer längeren Aufnahme und einem größeren Ensemble. Ein größeren Ensemble, das in diesem Fall das Orchestre de Nouvelle Création, Experimentation et Improvisation Musicale, kurz ONCAIM, ist. Und die haben sich, ich weiß gar nicht, ob das von ihnen angeregt oder sozusagen in Auftrag gegeben wurde, ein Stück von Peter Ablinger gespielt, das den Titel hat Notes and Block Notes von Peter Ablinger. Auch dazu gibt es ganz interessante Skizzen und Vorgaben, die Peter Ablinger zum Teil sehr, sehr zeitgenau notiert hat für dieses Stück. Es ist einiges improvisiert, es ist aber auch vieles so konzipiert, dass die ja schon eine relativ disziplinierte Interpretation des Zeitablaufes notwendig ist. Es kommen Elemente vor wie Murmeln, es kommt also vor sich hin murmeln, leise sprechen, oder es kommt vor bei Peter Ablinger, wie das so häufig ist, ein diagonaler Verlauf von tiefen Tönen nach höheren Tönen, quer über die Chromatik, und es kommen ganz festgelegte Schlagzeugeinsätze oder Trompeten-Einsätze vor und so verschiedenes andere. Es ist auf der Webseite von der Klingding-Sendung verlinkt. Noch eine andere Adresse, die vielleicht ein bisschen schneller auffindbar ist. Hier und da, wieder ohne zwei Ds, nur mit einem D zusammengeschrieben, hierunda.com/Kategorie Radio. Das lässt sich auffinden. Es ist auch gerade auf dem Blog der FSK-Homepage erschienen, der Hinweis auf die Webseite und die Sendung heute. Und nun das 31-minütige Stück Notes and Block Notes, komponiert von Peter Ablinger und eingespielt von ONCAIM. Thank you.

Thank you. Das war Notes and Blocks, interpretiert von Onkheim, dem Orchestre de Nouvelle Création Expérimentation in Improvisation Musicale, mit einem Stück von Peter Ablinger, Notes and Block Notes. Und zum Schluss der Sendung heute noch eine Aufnahme, an der ich selbst beteiligt bin, neben Judith Hamann. Und zwar eine Aufnahme vom 23. November 2023, vom 26. November 2023, aufgenommen im Michael-Otto-Institut in Bergen-Husen. Dort gab es eine Interpretation der grafischen Notation von Judith Hamann. Flatter heißt, ist der Name. Und es war ein Ensemble mit Jana de Treuer, Saxophone, John Hughes, Kontrabass, Dirk-Achim Donau, Percussion, Christoph Funabashi, eine Gitarre, E-Gitarre, Heiner Metzger, Klarinetten, Saxophon und Soundtable, Judith Hamann, Performance und Tabletts. Und wir hören jetzt eine Aufnahme, bei denen wir beide, also Judith Hamann und ich, wir spielen Tabletts mit verschiedenen Kugeln da drauf. Und damit geht die Klingling-Sendung heute zu Ende. Die nächste Sendung wird am 19. Januar 2024 sein, wieder am dritten Freitag bei FSK 93,0, 101,4. Und die Sendung gibt es auch als Podcast. Sie erscheint so in den nächsten 2-3 Tagen. Einfach gucken bei Hier und Da. Da ist dann der Hinweis und sind die Links, oder über Podcasts. Ja, da gibt es ja verschiedene Webseiten, wo die Podcasts zu suchen sind, und findbar ist Klingding dort. Das soll dann die heutige Klingding sein. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern angenehme, erholsame Tage über die Weihnachtsfeiertage und Silvester und guten Rutsch, und ich hoffe, wir hören uns wieder im neuen Jahr. Noch angenehmes Hören mit der Flatter-Interpretation von Judith Hamann und Heiner Metzger, und danach gibt es die Klingding-Nachtschleife mit den kompletten Tracks von den zwei verschiedenen Alben von Paleo Dub Folk. Habe ich jetzt nur 4 genommen. Das ist dann der Sendung, die hoffentlich stattfinden wird im nächsten Jahr, mit John Eckhart vorbehalten, da vielleicht noch mehr darüber zu erfahren. Ja, viel Vergnügen weiterhin. Thank you. richtig.